Ich nehme die Welt zurück, die ich geboren habe. Ich ersticke die Welt, die ich geboren habe, zwischen meinen Schenkeln. Ich begrabe sie in meiner Scham. Nieder mit dem Glück der Unterwerfung. Es lebe der Hass, die Verachtung, der Aufstand, der Tod. Wenn sie mit Fleischermessern durch eure Schlafzimmer geht, werdet ihr die Wahrheit wissen. Männer in Arztkitteln ab. Ophelia bleibt auf der Bühne, reglos in der weißen Verpackung. Die Hamlet-Maschine von Heiner Müller. Es sprachen Hildegard Schmal, Heiner Müller, Ulrich Pleitgen und Otto Sander. Technik Karl-Heinz Stoll und Christa Schaaf. Regie Heiner Müller und Harun Farocki. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1978.